Aus insgesamt über 40 Staaten werden etwas 10.000 erwartet. So viele Auslanddeutsche sind noch nie anlässlich einer Kundgebung im Reiche zusammengekommen. Man bedenke, dass das große deutsche Turnfest in Stuttgart lediglich nicht ganz 2.000 Deutsche aus allen Ländern zusammenführte. Diese große Zahl auslanddeutscher Volksgenossen ist nur zu erwarten, weil die Olympischen Spiele auf deutschem und somit in gewissem Sinne auf heimatlichem Boden stattfinden. Aber auch, weil der Führer und Reichskanzler sich zu dieser Veranstaltung bekannt hat. Seine Person bildet für die Auslanddeutschen der ganzen Welt den Mittelpunkt dieser gewaltigen Kundgebung. Deshalb gilt der Besuch der Auslanddeutschen nicht nur den Olympischen Spielen, sondern sie wollen vor allem das Reich und seinen Führer sehen. Die Olympischen Spiele sind ein Friedensfest, ein Fest der internationalen Versöhnung, und in diesem Sinne überragen sie ja auch an Bedeutung die ursprünglichen Olympischen Spiele des klassischen Altertums. Das deutsche Volk reicht allen seinen Gästen die Hand zum gemeinsamen Aufbau dieses großen Werkes. Die Glocke mit den 5 Ringen, dem Symbol der Spiele, ruft die Jugend der Welt. Mit Schiller möchte man sagen, Friede sei ihr erst Geläute. Tausende von Händen regen sich im deutschen Lande Tag und Nacht, um dieses Werk seiner hohen und hehren Bedeutung gemäß würdig auszugestalten. Unsere auslanddeutschen Volksgenossen aber können und sollen stolz darauf sein, an diesem größten deutschen Kulturwerk der Gegenwart mitarbeiten zu dürfen. Diese gigantische Ausgestaltung der Olympischen Spiele 1936 zu einer großdeutschen Kundgebung aber ist nur möglich, weil der Führer und Kanzler Adolf Hitler dem deutschen Volke den Glauben an seine Zukunft wiedergegeben hat.